Losung! Achim von Arnim! Hab ab! Ludwig Achim von Arnim ist einer der wesenhaftesten deutschen Dichter, dem es leider nicht beschieden war, mit seinem dichterischen Werk zu allgemeiner und nachhaltiger Anerkennung zu gelangen. Er ist die reinste Ausprägung des Geistes der jüngeren romantischen Schule. In seiner Liebe zum deutschen Volkstum wurzelt die dreibändige Volksliedersammlung des Knaben Wunderhorn, die er gemeinsam mit Clemens Brentano herausgab. Ein Werk, das seinen Namen für alle Zeiten unvergesslich macht. Ludwig Achim von Arnim wurde am 26. Januar 1781 in Berlin geboren. Tagesspruch, ein Wort von Ludwig Achim von Arnim. Gib Liebe mir und einen frohen Mund, dass ich dich, Herr der Erde, tue kund. Gesundheit gib bei sorgenfreiem Gut, ein frommes Herz und einen frohen Mut.